So, aber bevor es heute losgeht mit Molle und Korn, möchten wir euch noch kurz unseren Partner EasyJet ans Herz legen. Genau, EasyJet ist nämlich die Airline für Berlin mit über 90 spannenden Reisezielen ab Schönefeld und Tegel. Wenn ihr also diesen Herbst mal euren Horizont erweitern wollt, fliegt doch einfach raus aus Berlin, zum Beispiel nach Montpellier, Barcelona, Neapel oder Warschau. Oder auch quer durch Deutschland nach München, Köln, Stuttgart, Düsseldorf oder Frankfurt. Alle Ziele und die günstigsten Preise findet ihr auf easyjet.com. Direkt vom Kurfürstendamm in Berlin. Molle und Korn. Der Podcast von der Berliner Morgenpost. Und hier sind Emina Benalia und Sebastian Geißler. Hallo und herzlich willkommen bei Molle und Korn. Hallo und herzlich willkommen zu der Folge Nummer 38. Es ist eigentlich, fiel mir sowieso auf, eigentlich gar nicht nötig, dass du das immer sagst, denn das ist ja... Ich möchte es aber gerne. Okay. Wir essen jetzt heute wieder... Ich bin stolz auf jede einzelne Folge. Das freut mich. Und wir essen heute wieder. Sebastian hat seine Diät beiseite gelegt. Genau. Und jetzt essen wir wieder. Original Currywurst Pommes und wir haben jetzt auch tatsächlich wieder, für dich haben wir hier, glaube ich, Drixdorfer Fassbrause, ich mache das mal auf, und ich habe hier ihn schöne Chulle, so, also, Emina, wir stoßen an, zum Wohl, so, da. Und jetzt ein, es gibt sowieso nichts Schöneres, als irgendwie an so einer Bude zu stehen, machen wir jetzt gerade nicht, aber wir stehen ja hier wie so an so einer Bude und Bier zu trinken und einfach dazu Currywurst Pommes und so ein bisschen über das Leben und Berlin zu sprechen. Und so. Insofern genau eigentlich das Konzept, das wir ja hier ursprünglich machen. Geplant haben. Wir sind so ein bisschen zurück an den Anfängen von Modern Kong. Back to the Roots. Ja, Stichwort Back to the Roots. Es geht ja auch Back to the Roots jetzt im Fernsehen, oder? Babylon Berlin, diese Jahrhundertserie quasi kommt jetzt. Weißt genau. Du? Weißt du, was du meinst? Ja, das ist die Serie aus Berlin. Also wenn man über Serien aus Berlin spricht, dann ist das Top over Tops der vergangenen Jahre. Die erste Serie, der erste Teil wurde abgedreht. Lief dann in öffentlichen, rechtlichen... Andersrum. Das ist eine Gemeinschaftsproduktion gewesen, also relativ teuer, die es auch aufnehmen kann mit Serien wie vielleicht Breaking Bad vielleicht sogar. Jedenfalls eine richtige Blockbuster-Produktion, die in Berlin spielt im Jahr 1929, also zwischen den Weltkriegen. Berlin damals noch eine Stadt, die langen rauschhaften Nächte und so weiter, Kriminalität. Es kostete alleine die Produktion... 40 Millionen Euro. Ja, pro Folge habe ich mir hier Uffi geschrieben. Also zwei Staffeln, acht Folgen, 2,5 Millionen Euro pro Folge. Ein Tatort wiederum kostet im Durchschnitt, also ein deutscher Tatort, 1,27 Millionen. Also quasi jede einzelne Folge kostet ungefähr doppelt so viel wie ein deutscher Tatort. Das lässt natürlich hoffen. Also, dass da wirklich Qualität bei rauskommt. Darf ich ganz kurz einhaken? Hast du den letzten Tatort gesehen aus Berlin? Ja, habe ich echt gesehen. Mit diesem Roboter. Das war sowieso hier unten am quasi unser Blick, den wir hier immer haben, hier unten am Kudamm da auf. Also zwei Geschichten dazu. Wir haben in der Redaktion mitbekommen, wie das gedreht wurde. Und zwar haben wir aus dem Fenster diese weißen Männchen gesehen, die da irgendwie eine Leiche abdecken. Und da haben wir uns gefragt, was ist denn da passiert? Und haben Polizei angerufen, also damals, als gedreht wurde. Vor rund einem Jahr. Und da wurde uns gesagt, nee, da ist nichts, da wird gedreht. Und dann wussten wir, okay, Filmaufnahmen. So, und jetzt habe ich diesen Roboter gesehen. Weißt du, wo der steht? Ah, das habe ich bei dir bei Instagram gesehen oder so. Ja. Dass du diesen Bikini Roboter... Bikini Berlin. Nein. Und eigentlich macht er keinen Kaffee, so wie im Tatort, sondern er faltet so kleine Miniatur-Pappbilder von sich selbst. Aber also kann der echt machen, weil irgendwie ich dachte so, dass das im Tatort doch ein bisschen weit hergeholt ist und ob der überhaupt sozusagen sowas. Der steht genauso da, weißt du, wie gruselig. Und der lächelt dann auch so und du siehst dann so richtig, das war was wir da gesehen haben, im Tatort war sozusagen dann keine Simulation, sondern das Gerät funktioniert tatsächlich so ungefähr. Wahnsinn. Dann kannst du, ich glaube, für 6 Euro so ein kleines Gerät aus Pappe dir holen lassen und basteln lassen. Will man das überhaupt noch haben, nachdem man diesen Tatort gesehen hat? Aber zu Babylon. Muss ich mir auch mal ansehen. Genau, Babylon. Also Babylon Berlin spielt in der Zwischenkriegszeit, Jahr 1929, im Zentrum Kommissar Gerion Rath, der von Köln nach Berlin kommt, um die Ermittlungen in einem Erpressungsfall zu übernehmen. Und dann ist er so im Berliner Polizeipräsidium, machen die sich da an die Arbeit und das ist quasi die Kulisse, ist das wilde Berlin der 20er Jahre mit seiner aufgeheizten politischen Straßenkampfatmosphäre, seinem rauschhaften Nachtleben und seiner Allgegenwart von Kriminalität und Gewalt. Insofern ganz ähnlich wie heute halt. Ja. Ich bin da echt super besser gespannt. Gekleidet. Super gespannt. Ich finde auch die Zeit, finde ich wahnsinnig, die Roaring Twenties, ich weiß nicht, ob man das in Berlin auch so genannt hat, weil, also Berlin damals modern, jung, drittgrößte Stadt der Welt nach New York und London, habe ich mir hier mal angelesen, in unserer Lieblingszeitung Berliner Morgenpost, die übrigens 120 Jahre alt jetzt geworden ist. Herzlichen Glückwunsch. Happy Birthday. Ja, muss man. Auf weitere muss man, mindestens 120 Jahre. Ja, übrigens, ich habe mal auch gesehen, da waren ja auch dann Fotos so von Redakteuren mit in der Zeitung und so von uns allen. Und ich war schon in der 111 Jahre Berliner Morgenpost-Ausgabe und habe mich seither immerhin vorteilhaft entwickelt. Auch wenn die Haare etwas vorteilhaft gelassen. Entwickelt. Ja, ja. Aber davon abgesehen, ne? Ja. Weil, ja. Auch karrieretechnisch. Damals war an Moll und Korn überhaupt nicht zu denken und jetzt stehst du hier. Vom Volontär auch zum Redakteur hochgearbeitet. Weißt du, dass ich mich richtig freue, dass du heute vor mir stehst? Wirklich? Weil es nicht ist mehr so wie, einsam, wenn du alleine bist. Guck mal, wenn man so, ist aber, naja, manchmal das hält sich ja dann manchmal so ein bisschen hart, denke ich. Ich war ja krank letzte Woche, genau. Ja, ja. Ich freue mich auch, weil ich auch das schöne Wetter da, Winterwetter, das schöne Sommerwetter, habe ich auch verpasst irgendwie. Eine Bekannte von mir, die habe ich letzte Woche zufällig auf der jetzt Straße Herbst getroffen. Plötzlich. Ja. Und die war auch verkühlt und meinte, sie war... Verkühlt ist gut. Also, die war gerade am Husten, ja. Aber es war so in der Anfangsphase und sie war gerade auf dem Weg von der Apotheke zur Schule und da habe ich sie getroffen. Und sie meinte, in der Apotheke hat die Apothekerin gesagt, dass es gerade unfassbar viele Menschen gibt, die an Erkältungssymptomen leiden. Ja, also, und das war noch die Zeit, erinnerst du dich damals, wo es noch so warm war? Ja. Vorgestern. Ist aber jetzt fühlt es sich, das Irre ist, ich bin dann an dem Tag, als es so umgeschlagen ist, bin ich quasi nachmittags bei Sommer ins Auto gestiegen und anderthalb Stunden später bin ich im Herbst wieder ausgestiegen. Das war ein irres Gefühl irgendwie. Aber es ist plötzlich kalt geworden, oder? Ja, ist es wirklich. Aber ich finde es auch schön, denn du kannst dich jetzt endlich wieder, du kannst dich jetzt hier auf der Serie, das läuft ja am Sonntag im Ersten in der ARD. Um 20.15 Uhr. 20.15 quasi statt Tatort. Ne? Gibt es keinen Berlin-Tatort mit einem komischen Roboter, sondern diese Serie Babylon Berlin. Und ich bin echt sehr, sehr gespannt. Die Erwartungen sind hoch. Man kann natürlich jetzt wieder kritisieren, ja, warum, das ist ja eine ARD-Sky-Gemeinschaftsproduktion. Warum lief das jetzt zuerst beim Bezahlsender Sky und danach ist eine ARD und so. Ich hoffe allerdings nur, dass die das auch in die Mediathek stellen. Das weiß ich nicht, wie das rechtlich da aussieht, denn Sonntag, ja, Sonntag habe ich sogar frei, keinen Spätdienst, da gucke ich dann rein, aber weißt du, das ist ja dann oft schwierig, so eine Serie dann, das mit den Ausstrahlungsterminen durchzuhalten. Schöner ist ja, du kannst quasi binge-watchen, das machen wir ja gern. Ich wollte das nochmal kurz so ein bisschen, weil hier, wir haben ja auch aus der Morgenpost hier so ein bisschen zitieren, was hier so drin steht über Berlin in den 20er Jahren. Weißt du, mich auch interessieren würde, entschuldige, dass ich zwischendurch, es gibt auch diese 20er-Partys. In Berlin. Ja, finde ich auch toll. Ich finde, wir würden auch, glaube ich, so Hosenträger gut stehen und so eine entsprechende Frisur. Das müssen wir mal hingehen. Mir würde eine Wasserwelle wahrscheinlich stehen, wobei ich nicht weiß, mit meiner großen Nase, wurscht. Die ist aber sehr kompliziert zu machen. Ich glaube, ihr Jungs hatte das einfacher in den 20er Jahren. Das kann sein. Man hat ja sowieso als Mann für solche Sachen, allein morgens zum Frühdienst hier, ist ja immer einfacher als Mann. Schließ halt auf, fährst hin. Zähne putzen wäre gut. Ja. Für mich lohnt es sich gar nicht, sich hinzulegen. Ja, genau, weil also bis ich mich abschminken und so habe, und dann muss ich mich schon wieder hoch. Schminken. Ja, das ist Wahnsinn. Ne? Berlin der 20er Jahre, präsentiert von Sebastian. Ja, also ich habe hier nachgelesen, Berlin war wirklich eine Kapitale, ein Zentrum, ein Umschlagplatz für Geistiges und Politisches, schreibt der Autor von Berlin Alexanderplatz, Alfred Döblin. Eine tosende Stadt, allein das ist schon, wenn ich so einen Satz ausdrücke, tosende Stadt für Berlin. Ein Jahrzehnt lang feierte die Stadt so der Mythos, um den Ersten Weltkrieg zu vergessen. Man schöpfte die Freiheiten der jungen Republik voll aus. Man tanzte nach neuesten Moden aus Amerika. Kreisende Hüften, sich schüttelnde Körper, X-Beine und herausgestreckte Hintern. Jawohl. Der Rocksaum rutschte nach oben, der Ausschnitt nach unten, die Zigarette mit einem Spitz verlängert und der Lippenstift war blutrot. Ja, ja. Das ist ein schönes Detail. In Friedrichshagen baute der jüdische Unternehmer Julius Fromm eine gigantische Kondomfabrik. Babylon Berlin eben. Ja, so war das damals. Ja. Mit Sperrstunden und Gesetzen nahm man es nicht so genau. Auch das ist heute, glaube ich, ähnlich. Also finde ich sowieso toll, dass in Berlin, ne? In Berlin fängt ja die Nacht um, was weiß ich, 1 Uhr, fängt das ja so richtig erst an. Da ist in London, gehst du schon wieder aus dem Club fast nach Hause. Also das ist ja schon eine Berliner, Kreuzberger Nächte sind lang, sagt man so schön. Ich bin die Currywurst auch gespannt. Schon weg jetzt komplett hier. Du hast alles aufgegessen. Ach Mann. Und ich weiß, dass Dominik, der uns hier bei Aufzeichnungen hilft, sich ärgern wird, weil ich immer hin und her mich bewege, richtig? Ja, ein bisschen. Weil ich schnapp immer nach der Wurst. Ja. Aber Dominik, gleich das hoffentlich aus, entschuldige. Hier. Die Pommes schmecken so lecker. Die sind wirklich gut. Ja. Also Pommes müssen, ich ärgere mich immer, wenn ich Pommes esse und dann sind die nicht richtig durch und so. Darf man eigentlich sagen, wo wir die holen? Es ist keine Werbung, oder? Ich weiß nicht, wie es heißt, aber es ist unter der Brücke am Zoo. So. Naja gut, das ist ja bei Hit Ulrich Verbrauchermarkt, ja. Da, aber quasi also die rückwärtige Seite. Kann man es nicht beschreiben. Genau, nicht die, wenn man davor steht, nicht da unter der Brücke, sondern auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite. Aber auch wiederum auf der wiederum anderen Seite ist auch so ein Currywurst. Aber da war ich nicht. Nee, ich auch nicht. Nee. Ja, aber man wird da schon fündig. Ja, auf jeden Fall schmecken die Pommes gut. Habe mich gewundert oder vielmehr gefragt, Berlin der 20er Jahre, okay, wir sind jetzt 100 Jahre weiter, richtig? Rechnen war noch nie mein Ding, ich schreibe. Knapp ungefähr, Denken wir mal 100 Jahre im Voraus. Was wird man da für Filme über Berlin drehen? So in den Straßen von Berlin, Berlin von wird Berlin. Beherrscht von Clans, die Unterwelt. Auf diese Filme bin ich auch gespannt. Allein deswegen habe ich vor, wirklich die nächsten 100 Jahre durchzuhalten zu überleben, damit ich mir anschauen kann. Du bist doch schon jetzt, ich will dir nicht zu nahe treten, aber schon jenseits der 30, oder? Nein. Denn also die Biologie setzt da, glaube ich, doch gewisse Grenzen. Aber kennst du die Serie Black Mirror? Nein. Von Netflix, also die kann ich jedem, der so ein bisschen auf Fantasy steht und auf Medienkonsum und auf crazy Vorstellungen, wie es sich weiterentwickeln könnte mit unseren, wirklich mit Konsum von Handys, von Fernsehen und so weiter und so fort, kann ich die Serie wirklich empfehlen, weil was die Regisseure da auf die Beine gestellt haben und weitergedacht haben, das ist gruselig und zeitgleich sehr realistisch, weil es jetzt schon passiert. Unter anderem ist da eine Folge, da geht es um das ewige Leben. So, und wir denken ja immer, das ewige Leben besteht darin, dass wir ja einfach so, wie wir sind, bestehen immer bleiben und immer weiterleben. Und das ist nicht und so, oder? Die Regisseure denken sich aber ein anderes Szenario aus, und zwar ein digitales Szenario, und versetzen einfach den Menschen, also alles, was uns ausmacht, das Emotionale und das Gedankliche, sozusagen die Seele, wird transplantiert in so ein Computersystem. Also wir leben in einem Computersystem weiter, wo praktisch die Realität weiter existiert. Wir dürfen uns aussuchen, in welches Jahr wir wandern dürfen. Echt? Zum auch Beispiel in die 20er. In die 20er, ja gut, aber dann ist ja da recht bald, kommt ja dann das dicke Ende mit der Nazi-Zeit, mit dem Weltkrieg. Nee, du lebst immer in diesem Moment. Ach so, du darfst aussuchen, wie alt du bist. Ja, und aber in welches Jahr du wandern darfst. Und solange du lebst, kannst du aber auch wandern. Du kannst auch sagen, okay, ich möchte doch ausprobieren, dass ich 30 bin, 31 und in Berlin der 31, ich bin ja 32. 2000er Jahre lebe. Man muss einfach jetzt so leben, als wäre man quasi so ein Zeitreisender und wäre nochmal zurückgereist mit 32 und genießt das jetzt nochmal so richtig. Aber es wäre doch interessant, auch mal wirklich dieses ewige Leben auch anders zu denken. Also vielleicht bin ich ja in 100 Jahren wirklich in irgendeinem System gefangen. Sind wir nicht alle in irgendeinem System gefangen? Ja. Man kann miterleben, was über Berlin berichtet wird. Was heutzutage über Berlin berichtet wird, kann ich jetzt schon nachlesen. Stimmt, genau. Und zwar, es gab wieder diese, beziehungsweise jetzt in der abgelaufenen Woche gab es wieder einen schweren Übergriff auf eine Shisha-Bar. Diesmal, das ist auch wie im Film gewesen, 5 Autos halten nachts vor dieser Shisha-Bar oder am späten Abend heraus, steigen bis zu 30 Personen, starke Männer nehme ich an, und fangen an, mit Schlagstücken das Mobiliar zu zerkloppen, und sie sollen auch auf Gäste losgegangen sein. Dann ist aber, das haben Zeugen beobachtet und gemeldet, bevor die Polizei kam, sind alle inklusive mehrerer Gäste, die da waren, und der Leute, die da an der Bar bedient haben, alle weggelaufen. Und die Polizei prüft jetzt einen Zusammenhang mit Schüssen, die vor einer Shisha-Bar gefallen waren. War das eine Shisha? Nee, ich glaube, das war eine Sportbar. Okay, vielleicht war es eine normale Bar in Neukölln vor ein paar Wochen vorher, was ja offenbar auch mit dieser ganzen Clan-Kriminalität und Niederr und so weiter in Zusammenhang steht. Das war letzte Woche, vorletzte, die Zeit verfliegt. Die Zeit geht schnell. Unfassbar. Das war Anfang September, vom 2. auf den 3. September. Und dort sind Schüsse gefallen, und zwar vor einer Sportbar. Okay. Ja, und offenbar, das könnte durchaus, also die Polizei prüft dann entsprechend zusammen eine weitere Runde in dieser ganzen klaren Problematik. Du hast es neulich eingeführt mit diesem Schnipsen wie bei Hallo Spencer, ne? Ich finde, wir müssen ein bisschen cooler Schwung werden bei Molle und Korn. Da könnte man mit so einem Musikbett, dass man einfach mal so sagt, so Molle und Korn. Ja. Oder mal andere. Oder warte, stopp. Oder mal ein anderes Musikbett. Pass auf, so. Ja. Ja, ja, oder magisch. Was meinst du? Dass man das einfach so einfach drunter einfach laufen lässt. Und dann ist es so ein bisschen wie Privatradio. Ein bisschen mit so einer Tonspur. Oder, du weißt, wenn wir sagen, hier doch mal zum Boden, das nochmal anstoßen. Jetzt, aber Privatradio Prost, ist ja gerade ein absinkender Stern. Nee, Podcast, das glaube ich nicht. Radio wird es irgendwie immer geben und auch FM ohne digital und so. Das wird immer anmachen und du kannst es konsumieren. Das ist ein sehr, sehr gutes, sehr, sehr gutes Konzept. Nee, nochmal mit so einer Kneipen-Atmo quasi drunter. Das machen wir nochmal. Warte. So. Als wären wir so in der Kneipe. Weißt du, das wäre hinter uns so. Ja, so. Ja. Warte, ich habe auch einen. Ja. Warte. Molle und Korn. Nahverkehr. Berliner unterwegs. Sehr, sehr gut wieder. Sehr, sehr gut. Nahverkehr, Mensch. Ja, sehr gut. Und da habe ich auch eine tolle Überleitung vorbereitet. Na? Wer zu spät kommt, den bestraft der Senat. Genau, zu viele Verspätungen, Rekordstrafe für die S-Bahn. Das ist unglaublich. Also die S-Bahn hat im Jahr 2017 erneut nicht das erbracht, was sie erbringen sollte. Und deswegen straft der Senat das ab. Der Senat hat ja die Leistung quasi bestellt, dass die S-Bahn mit diesen Zügen rumfährt bei der Deutschen Bahn. Jetzt mal vereinfacht gesprochen. Und der Senat will knapp 22 Millionen einbehalten seiner Rechnungszahlung quasi mit das Jahr 2017, weil die S-Bahn Berlin wieder nicht Pünktlichkeit eingehalten hat, beziehungsweise es gab auch zu viele Zugausfälle und von den bestellten Zusatzkilometern, der Senat bestellt quasi eine Leistung bei der S-Bahn, fuhr die S-Bahn nicht einmal die Hälfte. Ja. Das, also von den Zusatzkilometern finde ich unglaublich. Zumal, wenn du dann liest, dass die S-Bahn, Moment hier, was verdienen die im, ich glaube 70 Millionen, genau, laut Geschäftsbericht für 2017 erwirtschaftete das Unternehmen fast 70 Millionen Euro Überschuss, die an die Konzernmutter Bahn AG floss. Und da muss ich sagen, liebe S-Bahn, das kann ja wohl echt nicht wahr sein. Weißt du, das ärgert mich aber unglaublich. Das ärgert mich auch bei sowas wie DHL, Deutsche Post oder so. Wenn Unternehmen, weil irgendwelche Manager es nicht gebacken kriegen, wenn die ihr ureigenes Kerngeschäft kaputt machen, sodass das Austragen von Briefen, das Ausliefern von Paketen oder das Rumfahren mit Zügen und Leute transportieren, dass das nicht mehr richtig funktioniert. Das regt mich immer unglaublich auf. Insofern finde ich völlig richtig, dass der Senat hier die S-Bahn Berlin dann abstraft. Ich finde auch diese Habgier nicht gut, ne? Also, dass es zu Verspätungen kommt, zu Zugausfällen ist das eine. Dass man die Überschüsse aber einfach so einbehält, ohne wirklich Leistung zu erbringen oder Gegenleistung, besseren Service. Oder man sagt, okay, wir bauen aus, wir haben unsere Probleme. Wenn du sagst, du unterhältst, was weiß ich, einen besseren Fuhrpark oder du hast mehr Fahrer, damit sobald da Parkkrankheitsfälle auftreten, nicht gleich alles zusammenbricht oder so, ne? Aber das wird offenbar an der Substanz gespart. Ja. Und also die S-Bahn fuhr, glaube ich, zu DDR-Zeiten, fuhr die fast verlässlicher als heute. Gut, das ist jetzt vielleicht ungerecht. Zumal sich auch die Technik weiterentwickelt hat und so, aber ne, früher war eine. Wobei die Technik auch anfälliger ist, zum Beispiel, die Kälte einbricht, sind die Gleise, dann gehen die Probleme los. Und ich glaube, das war mit den alten Holzklassewagen, war das noch nicht so. Da muss man sich schon fragen, wie das eigentlich sein kann. Aber deswegen will ich an dieser Stelle auch Lob aussprechen, dass man das nicht einfach durchsickert, sondern endlich mal sagt, so Leute, so geht's nicht weiter und wir behalten das Geld dieses Jahr ein. Naja, also zumindest also gut, es wird zumindest eine Strafe verhängt, genau. Ja. Offenbar ja saftig, aber offenbar es scheint dann immer noch nicht genügend weh zu tun. Man könnte die Probleme, könnte man ja abstellen. Es gab ja 2009 diese sogenannte S-Bahn-Krise, das hat sich ja dann seitdem gebessert, aber das ist, glaube ich, jetzt die schärfste Sanktion, die der Senat seit 2009 verhängt hat, ja. Genau. Naja. Vor allem bei steigenden Preisen, wobei es nicht nur die S-Bahn ist, sondern der gesamte VBB. So. Verkehrsverbund, ja. Die steigen immer wieder fleißig an. Aber der Fakt, dass wirklich die Hälfte der bestellten Zusatzkilometer nicht gefahren wurde. Immerhin Zusatzkilometer, ne? Aber trotzdem dreist, ne? Das wäre so, wie wenn man sagt, hier irgendwie, Sebastian, kannst du mal ein paar Überstunden schieben? Genau, und dann sagst du, ja klar, mache ich, kriege ich auch mehr Geld dafür und dann mache ich davon auch nur die Hälfte. Das geht nicht. Das ist ein gutes Konzept. Ja, also das geht halt nicht. Ich finde das interessant, dass wir immer diese Meta-Ebene und dann runterbrechen auf uns. Wenn wir das machen, die kleinen Leute, dann das geht ja wohl auch nicht auf so. Auf Arbeit. Ja, und das ist, ja, aber es ist ja auch so. Nichts mehr funktionieren. Genau, würde nichts mehr funktionieren. Das war Nahverkehr. Nahverkehr. Molle und Korn. Nahverkehr. Berliner unterwegs. Ich wollte noch mal eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar war ich gestern in einer Wohnung im Westen Berlins. Und das war so eine Wohnung, da müssen mal früher reiche Leute drin gewohnt haben. Jetzt wieder, denn jetzt lebt mein Bruder drin, kann ich offen sagen. Eine sehr schöne Wohnung mit mehreren Zimmern und so. Und da hatten offenbar Leute damals, wohlhabende Leute, sich, also die hatten wohl Dienstboten. Und insofern gibt es auch einen zweiten Eingang, wo du quasi so einen Dienstboten oder so die bediensteten Eingang hast, die dann da auch raus rein können, wie mit so einer kleinen Schlafkammer auch, dass die da so wohnen können. Und das ist das Allergeilste. Die haben so ein Klingelsystem. Ja. Das ist so ein bisschen fast wie bei Downton Abbey, so ein Klingelsystem. Dann liegst du zum Beispiel in der Wanne und das Geile ist, das funktioniert heute noch. Da klingelst du dann, was weiß ich, weil du jetzt willst, dass dir dein Bediensteter ein Badehandtuch anreicht oder so, klingelst und dann dring. Das klingelt in diesem Bedienstetenbereich und dann kommt da so zack, so eine Ziffer. Also das ist quasi Position 1, 2, 3, 4 gibt's da und dann geht an, dring, zack, 4. Und da weiß der Diener, der Mitarbeiter, die Servicekraft, aha, an Position 4 ist jetzt Service gewünscht. Dann gehe ich mal dahin und reiche dem Alten jetzt sein Badehandtuch an. Wo ist die Wohnung? Wo gibt's noch solche Wohnungen? Das war Friedenau. Friedenau ist ja sowieso unterschätzt, finde ich, oder? Ist ein ganz schöner Ortsteil, Friedenau. Das stimmt. Ja. Sehr grün. Sehr unentdeckt. Ja, architektonisch auch. Architektonisch toll, genau. Ja. Ich bin da zufällig gelandet. Es gibt ein Haus in Friedenau, das Geisterhaus von Friedenau. Das Geisterhaus von Friedenau. Das ist ein altes Haus, gebaut im Jugendstil. Und die Inhaberin lässt es einfach verfallen. Man weiß nicht warum, ob sie dann spekuliert oder ob sie einfach keine Kohle hat. Auf jeden Fall gibt es eine Initiative, die jetzt seit 2 Jahren, würde ich schätzen, auf jeden Fall in den letzten Jahren aktiv geworden ist und vom Berliner Senat fordert, dass das Haus instand gesetzt wird. Und aufgrund dieser Reportage bin ich in Friedenau gelandet und war sehr positiv überrascht. Ja, ist wirklich, oder? Ja. Ja, da wohnten halt Freunde meiner Eltern und deswegen bin ich da, bevor ich nach Berlin gezogen bin, sind wir da immer mal gewesen. Die andere Frage, was macht dein Bruder beruflich? Ja, der spekuliert mit Immobilien. ist nicht so wichtig. Nein, ich finde das wirklich toll. Ich habe ein Video damit gemacht, ich kann das mal bei Molle und Korn hochladen. Das quasi ist, das klingelt einer, dring, und dann zack. Und dass das nach 80 Jahren oder wie alt das ist, noch funktioniert, finde ich sensationell. Ich habe auch ein Video gemacht. Ziffer? Und zwar von dem Ausflug, den ich am Wochenende unternommen habe, auch am Sonntag war ich da. Ja. Genau, und zwar war ich in Elstal, das ist bei Berlin, nicht weit von Berlin. Und bekannt ist dieser Ort vor allem jetzt durch Karls Erdbeerhof, durch den Erlebnishof, der da gebaut wurde. So, echt? Kennst du das nicht? Na, man kennt ja so Karls Erdbeerhof vom Namen, hast du auch schon mal erzählt. Aber genau, es ist ein riesiger Erlebnishof und eine Erlebnishof, ja. Mach dich nicht lustig darüber. Jeder Jack ist anders. Es ist ja, warum nicht? Das ist super. Es ist ja dein gutes Recht, dahin zu fahren. Das kann ja jeder machen, wie er will. Also muss ja jeder selber wissen. Ja. Vor allem weckt das in mir Kindheitsgefühle auf. Ich hatte ja keine richtige Kindheit. Ja, von wegen. Tränendrüse. Und als junge Erwachsene war ich in Rostock immer auf dem Karls Erdbeerhof. Das kommt ja aus Rostock. Und jetzt fahre ich da. Ach so. Bablabab, wurscht. Ja. Was ich sagen wollte, mir ist jetzt erst bewusst geworden, dass dieser Erlebnishof mit Achterbahnen, mit irgendwelchen Attraktionen, mit Karlchen, das ist so ein Bär, der da rumläuft und Kuchenbäckerei. Klingt jetzt aber fast ein bisschen werblich. Aber sehr werblich, aber ziemlich, ziemlich geil. Die verkaufen das ist wie so ein Bauernhof und die verkaufen diese Idee wirklich so aber genial. Aber jetzt ist Erdbeersaison, ist doch völlig vorbei jetzt gerade. Es geht schon, nicht um Erdbeeren, wir fahren mal dahin. Ja, das ist die Idee von der Erdbeere, die und es riecht überall nach Erdbeere. Das heißt, und es muss gar nicht Saison sein. Ist immer Saison. Bei Karlschen ist immer Saison. Was mir aber jetzt erst bewusst wurde, ist, dass dieses Gelände direkt angesiedelt ist am Olympischen Dorf von 1936. Also quasi Olympiastadion. Und noch ein Stück weiter raus. Noch ein Stück weiter raus, genau. Ja. So 20 Minuten würde ich schätzen. Und nee, okay, war schön gewesen. Das ist direkt am Olympiastadion, also an diesem historischen, eher negativ behafteten Ort. Ja, heute. Und gleich daneben steht ein Riesengelände voller alter Baracken. Mhm. Das war die sogenannten, also beziehungsweise auf diesem Gelände stehen die sogenannten Adler- und Löwenkasernen. gebaut von Hitler. Der hatte dort seine... Haben die damals schon so genannt, die Nationalsozialisten? Genau. Adlerkaserne, Löwen. Adlerkaserne und Löwenkaserne. Mhm. Zurzeit steht dieses Gelände leer. Ja. Die Häuser verfallen. Und bevor man da drauf geht, gibt es ein Schild, dass man da nicht drauf kann, weil Gefahr für Leben und Leib besteht. Ja, gut, das ist ja, wenn das baufällig ist und so, weißt du natürlich nicht. Es ist super baufällig. Ja. Und nicht nur das, es liegt ja auch überall Munition. Ja. Und man weiß ja auch nicht, wo man hintritt und was passieren könnte. Deswegen am besten nicht hinfahren. Und es gibt tatsächlich auch Security auf diesem Gelände. Das ist ja auch im Spreepark so, ne? Das ist irgendwie, das ist sogar, weißt du, Spreepark, ja, ja. Da hinterm. Da darf man auch nicht drauf. Genau, da ist auch jetzt, das Gelände ist ja neu eingezäunt worden, glaube ich. Und es sind auch jetzt sogar, sozusagen auch als Abschreckung für Touristen, steht es sogar extra auf Englisch, Deutsch und Spanisch sogar da, dass man das nicht betreten darf. Weil es, glaube ich, natürlich in Reiseführern und so mittlerweile drin steht, von wegen spooky ist das Gelände am wo. Aber es ist absolut empfehlenswert, sich bei einer Führung anzumelden und dahin zu gehen. Im Spreepark jetzt? Im Spreepark und auch am Olympia, auf dem Olympiadorfgelände. Ich war mal im Spreepark, aber ganz offiziell, da war gerade geöffnet, da war auch mit Führung. Da haben die sogar teilweise alte Fahrgeschäfte, also gut, zumindest so eine Bimmelbahn da wieder in Betrieb genommen. Ich wollte ins Olympische Dorf. Ja. Stand dann vor den Toren und wusste gar nicht, dass man sich vorher anmelden muss. Und jetzt ist das wirklich verschlossen. Also ich meinte, früher konnte man so drauf, bin mir nicht sicher. Aber jetzt muss man sich zu Führungen anmelden und zwar 14 Tage im Voraus. Also für alle, die sich dafür interessieren, 14 Tage im Voraus anmelden. Und genau, weil ich nicht drauf kam, war ich so frustriert, dann dachte ich. Sollen wir nochmal anstoßen? Wir haben Post bekommen und zwar. Nee. Hier. Molle und Korn. Hörerpost. Ich kann es jetzt gar nicht, ich kann es nur aus dem Gedächtnis wiedergeben. Und zwar hat uns ein Hörer, offenbar regelmäßiger Hörer, geschrieben, dass wir doch, weil ich neulich mal einen Flensburger getrunken hatte, wir sollen auch wieder original Berliner Bier trinken, was wir jetzt heute in Form von Schultheiß machen. Also. Du machst gerade, das. Ich trinke, ne? Original Rixdorfer vom Fass. Ja, Rixdorfer. Brause-Limonade. Übrigens, in Neukölln, wusstest du das? Noch fahren Neukölln muss. Hieß ja früher Rixdorf. Ich wurde weiß. In Neukölln umbenannt, weil Rixdorf so ein schlechtes Image hatte. Mhm. Das kann man jetzt. Könnte mal wieder anders, wieder tauschen. Böhmischen Zuwanderer, das Dorf so ein bisschen ins Böhmische schlechte Zuwanderer, tatsächlich. Wann war das wohl? Das war noch weit, glaube ich, vor 1929 und Babylon Berlin. Aber da war Berlin auch schon ein Babylon. Rixdorf, Babylon Rixdorf. Babylon Rixdorf quasi, ja. Wie Neukölln wohl umbenannt wird in 100 Jahren, damit das Image wieder. Kreuz Köln. Hat ja den Immobilienmarkt vor 10 Jahren schon gemacht. Von Rixdorf zu Neukölln. Ja gut, es ist zwar Neukölln, aber es ist praktisch gefühlt das Kreuzberg. Deswegen immer das Kreuz Köln. Und dann ziehen die Leute dahin. Heute kannst du in Berlin die Sachen nennen, wie du willst. Die Leute ziehen überall hin und kaufen alles. Oder wie die nennen es wieder Rixdorf. Oder wieder Rixdorf. Wo die Fassbrause hier kommt. Das neue Spandau von Berlin. Rixdorf. Ich wollte noch vielleicht in der Rubrik. Molle und Korn intern. Ganz kurz noch eine Sache erzählen. Und zwar, du erinnerst dich an unsere beiden Gäste. Molle und Korn ist ein Karrierefaktor. Unsere beiden Gäste Ease und Max Urlacher. Ease ist jetzt irgendwie, hat es in die Live-Shows von X-Faktor geschafft. Das ist irgendwie so eine Gesangsshow. Zu sehen auf Sky. Läuft bei Sky. Das heißt quasi für mich unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Aber Max Urlachers Buch Königin von Langwitz läuft jetzt in der zweiten Auflage schon. Das ist auch nicht schlecht, ne? Wahnsinn. Also vielleicht werden wir auch mal berühmt. Das Buch gekauft, deswegen. Nicht nur unsere haben Gäste. Ease in die Sendung reingevotet oder so, keine Ahnung. Ahnung. Wer weiß, ja. Ich bin ein bisschen stolz auf uns. Erfolgsfaktor Molle und Korn, ja. Wir sind sozusagen die Dieter Bohlen von Podcast-Welt, der Podcast-Welt. Wir entdecken so die Talente, bevor sie entdeckt werden. Dieter Bohlen. Ja, ich weiß, der Vergleich. Ich habe mal versucht, ihn zu imitieren. Du stehst hier vor mir, hast überhaupt keine Energie. Also ich kann Heidi. Ich habe heute kein Foto dabei. Ja. Tut mir leid, Sebastian. Du warst heute nicht so gut in meiner Performance. In your face, deine Fame, war nicht so bitte, ne? Vor allem, wenn das dann irgendwelche 12-Jährigen sehen und denken, so wie die Welt. Ne? Also das ist sehr fragwürdig, sehr fragwürdig. So ist die Welt nicht, wie die Welt wirklich ist. Das können wir am Sonntag sehen bei Babylon Berlin. In diesem Sinne, ich freue mich, ich bin echt gespannt. Zum Wohl, mach's gut. Und wir hören noch ein bisschen unser klassisches Lied. Ich weiß gar nicht, aus welchem Jahr das ist. Ja. Die Zigarette danach. So, wie fandest du die Sendung, Emina? richtig, richtig gut. Wirklich? Ich fand es irgendwie so durchwachsen und dann ist es meistens besonders, also überm Durchschnitt. Also ich fand es gut, dass ich dich endlich wieder angucken kann. Echt? Danke. Ich mach Schluss, bei mir bricht alles zusammen. Mein Mikro spinnt, Minas Mikro meine Kopfhörer, bricht zusammen. Mit letzter Kraft die Folge hier ins Ziel gebracht. Ich versuche hier alles positiv zu sehen, aber irgendwann ist auch Schluss. Wir brauchen neue Technik. Irgendwann ist Schluss in diesem Sinne. Bis nächste Woche. Tschüss.